Astrid Meierfeld, Olga, Irina Wanka, Sachar, Rudolf Wessely, Stolz, Sebastian Blomberg, Tarantjew, Werner Wölbern, Matwejewitsch, Matthias Leher, Katja, Ulrike Czarre, Literat, Felix von Manteuffel und als Erzähler Otto Sander, sowie Mitglieder der Gruppeninitiative Kultur und Medien e.V. und Jahresringe INA. Komposition Hendrik Albrecht. Technische Realisation Brigitte Angerhausen, Rudi Stückrath, Andreas Meinitzberger, Mechthild Austermann und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Silke Benn. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.